لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. كتاب البيوع، الحمد لله بعد أن انتهينا من كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الجنائز ثم كتاب الزكاة ثم كتاب الصيام ثم كتاب الحج، الآن بارك الله فيكم ننتقل إلى كتاب البيوع. فالله سبحانه وتعالى أحل البيع والشراء وحرم الربا سبحانه وتعالى وحرم المكاسب الخبيثة. وكتاب البيوع مهم بالنسبة لي المسلم. قد ينظر بعض الناس إلى مسألة البيوع أنها ليست مهمة، ولكن مسألة البيوع أو البيع والشراء مهم جدا بالنسبة للناس، لأن الإنسان له حاجة تتعلق فيما بيد صاحبه غالبا، والصاحب لا يبذله هكذا عطاء أو تبرعا. فلذلك شرع الله لعباده البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. والبيوع لها أحكام، وكذلك البيع والشراء لها أحكام، وعلى هذا إن شاء الله سيكون الكلام في الدروس القادمة. قال المؤلف: وحقيقة البيع لغة تمليك مال بمال، وزاد فيه الشرع قيد التراضي، وقيل هو إيجاب وقبول في مالين ليس فيهما معنى التبرع فتخرج المعاطاة، وقيل هو مبادلة مال بمال لا على وجه التبرع فتدخل فيه المعاطاة. والدليل على اشتراط الإيجاب والقبول أنه تعالى قال: تجارة عن تراض، تجارة عن تراض. وأخرج ابن حبان وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، يعني البيع والشراء لا يكون إلا عن تراض. ولما كان الرضا أمرا خفيا، لما كان الرضا أمرا خفيا لا يطلع عليه، وجب أن يعلق الحكم بسبب ظاهر يدل عليه وهو الصيغة، ولا بد أن يكون على صيغة الجزم لفظا لتتم عفوا معرفة الرضا. أي بارك الله فيكم أن البيع والشراء شرعه الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان يريد شيئا آخر عند صاحبه، عند الآخر، والآخر لا يتبرع به أو لا يعطيه ذلك الشيء من غير جهد منه أو مال. فلذلك شرع البيع والشراء، وهو حقيقة البيع تمليك مال بمال. وانتبهوا هنا، مال بمال لا يعني دراهم بدراهم أو فضة بفضة أو ذهب بذهب، لا، إنما تمليك عين أو تمليك شيء يملكه إنسان، هذا الملك ينتقل منه إلى آخر يبيعه، يعني بحيث أنه يدفع مالا أو يعطي شيئا والآخر يعطيه مسألة أخرى ثمنا لهذا الذي أخذه، ليس على وجه التبرع، ليس على وجه التبرع أو الصدقة، وإنما على وجه البيع والشراء. واشترط الشرع الإيجاب والقبول أو الرضا. وكيف يعرف، كيف يعرف أن الإنسان يرضى؟ ما يعرف ذلك إلا إذا أقر هو بأنه راضي بذلك، الشاري والبائع. فلذلك كان البيع عن تراضي. ولا بد من صيغة الجزم. ما معنى من صيغة الجزم يا أخو؟ ما يجوز في البيع يقول للإنسان سأبيعك الدار والآخر يقول سأشتري، هذه ليست صيغة جزم، هذه صيغة مستقبل، فما صار بيع، إنما يقول له بعتك والآخر يقول اشتريت، بحيث أنه ما يكون بصيغة، يكون الأمر بصيغة الماضي، ما يكون الأمر بصيغة المستقبل، لأنه هكذا ما في جزم. وقد استثني المحقق من ذلك لجري عادة المسلمين بالدخول فيه من غير لفظ، يعمل الشيء المحقر، الشيء اللي ما له قيمة كبيرة، فما اشترطوا فيه العقد. أغلب أهل العلم ما يشترط فيه، قيل ما دون ربع المثقال، وقيل التافه من البقول هو الرطب والخبز، وقيل ما دون نصاب السرقة، والأشبه اتباع العرف. يعني في بعض الأمور عرفا اليوم ما يعني ما لها قيمة كبيرة، فلذلك ما في داعي لاشتراط عقد وإجاب وقبول إلى غير ذلك. ثم الحق أنه لم يقم دليل على اشتراط الإجاب والقبول، بل حقيقة البيع المبادلة الصادرة عن تراض كما أفادته الآية والأحاديث. يعني ما في داعي يقول له إجاب وقبول، قبلت وبعتك وكذا، إنما يكون عن تراض، يفهم إنسان يعطيه شيء والآخر يدفع ثمنه عن تراض، خلاص انتهى. الرضا، نعم الرضا أمر خفي يناط بقرائن منها الإجاب والقبول ولا ينحصر فيهما، يعني في إجاب وقبول صيغة للتراضي ولكن لا ينحصر فيها، بل متى انسلخت النفس عن المبيع والثمن بأي لفظ كان، يعني أي لفظ يتم فيه البيع والشراء ويفهم فيه التراضي فقد تم البيع والشراء. وعلى هذا معاملات الناس قديما وحديثا إلا من عرف المذاهب وخاف نقض الحاكم للبيع لاحظ الإجابة والقبول. يعني الإنسان الذي يعرف في مسألة الموضوع من أول يجعلها إجابا وقبولا. بارك الله فيكم. Das Buch von Handeln oder von Kaufen und Verkaufen. Nachdem wir, Alhamdulillah Rabbil Alameen, die Grundlagen des Islam behandelt haben, durchgenommen haben, erklärt haben. Wir haben angefangen mit Buch von At-Tahara, das wird von Reinheit und von Sauberkeit. Dann haben wir das Buch vom Gebet durchgenommen. Dann haben wir Bestattungsregeln im Islam, das Buch von Al-Janais. Dann haben wir über Zakat gesprochen, die Pflichtabgabe. Dann haben wir über Fasten gesprochen und zuletzt über Hajj. Das heißt, eigentlich die Säulen des Islam haben wir durchgenommen. Von der Seite, nicht nur, dass man so allgemein erklärt, dass es etwas Herzergreifendes ist oder sozusagen was die Herzen weich macht, sondern wir haben das behandelt von zwei Seiten. Erstmal von der Seite, dass unsere Herzen reine werden und dass sie weich werden, und von der anderen Seite, das wird von den Regeln und Urteilen in der Religion. Wie sieht es aus? Wie praktiziert man diese Handlung? Heute dann fangen wir mit neuem Buch an, und das ist, barakallahu fikum, das Buch von Al-Buyu' Al-Bay'. Normalerweise Al-Bay' und Shira, man nennt Kaufen und Verkaufen das gleiche eigentlich im Arabischen. Wir haben das gleiche Wort. Aber hier, barakallahu fikum, musste man etwas verstehen. Und zwar, der Mensch, der will immer etwas haben, was die anderen haben. Nicht jetzt wegen Neid, sondern du brauchst bestimmte Sachen oder Dinge, die bei den anderen sind. Du kannst nicht alles schaffen allein. Deshalb, du brauchst das. Und nicht jeder wird dir das spenden oder der wird dir das sozusagen stiften. Deshalb, wenn du etwas von anderen brauchst, dann musst du auch etwas dafür geben. Und das ist die Regel. Das ist sozusagen Brauch von den Leuten, dass man gibt und nimmt. Und geben und nehmen ist nicht immer ohne Preis. Manchmal kannst du von jemandem etwas so bekommen als Spende, aber nicht alles. Und damit man nicht Schlechtes oder Boshaftes macht, oder dass man zum Beispiel gewaltmäßig das nimmt, was die anderen haben, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala uns kaufen und verkaufen erlaubt. Und kaufen und verkaufen, Handel ist in unserer Religion erlaubt. Und das gehört zu Gewohnheiten. Das gehört zu Gewohnheiten. Weil auch Nicht-Muslime oder in anderen Glaubensrichtungen oder Lehren das vorkommt, dass man kauft und verkauft. Deshalb, das gehört eigentlich zu Gewohnheiten. Deshalb, man redet in der Religion von allgemeinen Erlaubnis für Kauf und Verkauf. Außer in bestimmten Fällen, die die Religion geregelt hat. Dann ist es nicht mehr in diesem Bereich. Kaufen oder Handel überhaupt oder Kauf und Verkauf heißt, dass jemand Eigentum von Sach oder, sage ich jetzt, von Dingen, Sachen und Dingen, dass dieses Eigentum dir wechselt wird von einer Person zu dem anderen durch einen Preis, das wird durch etwas von Vermögen, was der Käufer an Verkäufer gibt. Und dabei sollten beide einverstanden sein. Sollten beide mit dem Kauf und Verkauf einverstanden sein. Damit man weiß, dass dies durch Einverständnis von beiden Seiten ist, dann sollte man einen Vertrag haben. Und der Vertrag scheint so aus, dass der Verkäufer an Käufer das Gegenstand oder die Sache oder die Dinge, die man verkauft, weitergibt und der ist dabei sozusagen einverstanden. Der andere, der nimmt das für sich selbst und der Vertrag sollte in einer Form geschehen oder, sage ich jetzt, ausgedrückt werden, eine Form, die schon passiert ist. Das wird Präteritum. Nicht etwas, was man in Zukunft macht. Das heißt, ich will dir dieses Buch verkaufen. Ich sage dir, ich verkaufe dir dieses Buch. Du sagst, ich kaufe von dir. Wenn wir einen Vertrag machen, dann dürfen wir nicht so sagen, ich werde dir das Buch verkaufen. Du sagst, ich werde von dir kaufen. Das geht nicht. Du musst schon. Ich habe schon verkauft. Ich habe schon gekauft. So sollte die Form sein. Weil die Form des Vertrages in einem Kauf und Verkauf, das darf nicht sozusagen in Zukunft sein. Weil wir nicht wissen, ob du kaufst oder verkaufst. Deshalb, das sollte immer in Vergangenheitsform sein und nicht etwas, was nach vorne ist. Und dabei sollten beide einverstanden sein. Aber wie kann man wissen, dass die Leute einverstanden sind? Weil Einverständnis etwas Herzliches ist. Also das ist etwas, was man im Herzen hat. Deshalb gibt es Indizien hier. Und eine davon ist, dass man diesen Vertrag hat. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Tijaratan an tarad, Handel nach Einverständnis. Und der Prophet sagte, innamal bay'u an tarad. Das bedeutet, wahrlich ist das Kaufen oder Verkaufen, oder basiert das Kaufen und Verkaufen auf Einverständnis. Das ist von beiden Seiten. Außer natürlich, Außer bestimmte Dinge oder Gegenstände, die man kauft und verkauft, und die sind nicht so teuer und die sind sozusagen für die Leute etwas Normales. Man sagt ja, das ist normal. Angenommen, du kaufst etwas für 10 Cent oder für 15 Cent. Dafür brauchen wir keine Verträge und ich weiß, Zeugen und so weiter. Ach, das ist 10, 20 Cent. Und hier haben manche Gelehrten gesagt, ja, das ist etwas, wenn man zum Beispiel Brot verkauft oder so etwas, die Leute brauchen das immer und das hat keinen großen Wert. Andere sagen, etwas, was unter der Limit von Klauen ist. Bei uns im Islam, wenn man jemanden klaut und er wird bestraft, da gibt es ein Limit. Wenn das unter diesem Limit ist, dann wird man auch nicht bestraft. Aber eigentlich richtig ist, dass man schaut, wie das im Brauch von den Leuten ist. Also was jetzt in unserem Leben, was ist in unserem, jetzt wenn du zum Beispiel Brötchen kaufst, ich sage dir, verkauf mir bitte, ich kaufe von dir Brötchen. Brauchen wir hier Vertrag und dass wir sagen, Vergangenheit, Form und sowas, das sind nur 10 Cent. Das ist nicht viel. Aber wenn ich dir sage, verkauf mir dein Auto und dein Auto kostet 5000 Euro, dann hier ist das anders. Oder verkauf mir etwas für 100, 200, 300 Euro. Das ist anders jetzt als 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro oder 10 Euro oder 2 Cent und 10 Cent. Deshalb, Barakallahu fikum, man sollte davon ausgehen, dass beide Seiten mit dem Kauf und Verkauf oder mit dem Vertrag des Kaufes, dass sie einverstanden sind. Und da sollte man nicht nur das sozusagen laut akzeptieren, oder Einverständnis beider Seiten erklären, sondern es gibt auch andere vielleicht Zeichen, die darauf sozusagen hinweisen, dass man mit dem Kauf und Verkauf einverstanden ist. Das ist eigentlich, damit man versteht, was wir hier, wenn wir von Kauf und Verkauf sprechen, was wir meinen. Wichtig ist aus dem Ganzen, dass man diese drei oder vier Punkte versteht. Erstens, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erlaubt, dass wir kaufen und verkaufen. Weil nicht jeder uns sozusagen spendet oder einfach ohne Lohn das gibt oder ohne Preis das gibt, was wir wollen. Zweitens, Kauf und Verkauf, normalerweise man sagt, das ist das gleiche Bay und Shira im Arabischen. Drittens, man sollte mit dem Kauf und Verkauf einverstanden sein, beide Seiten. Und viertens, dass es sozusagen, dass man etwas macht, äußert, tut, dass man zeigt, dass man mit dem Kauf und Verkauf einverstanden ist. Babu shurutihi wa ma nuhiya anhu. Ay shurutu al-bay' wa shartu fi 'urfi al-fuqaha ma yalzamu min 'adamihi 'adamu hukmin aw sabab. Sawa'un 'ulliqa bi kalimati shartin aw la. Wa lahu fi 'urfi an-nuhati ma'nan akhar. وقد جعلوا شروط البيع أنواع منها في العاقد وهو أن يكون عاقدا مميزا ومنها أن يكون في الآلة وهو أن يكون بلفظ الماضي ومنها من المحل وهو أن يكون متقوما وأن يكون مقدور التسليم ومنها التراضي ومنها شرط النفاذ وهو الملك أو الولاية وقوله وما نهي عنه أي من البيوع وستأتي الأحاديث في الذي نهي عن بيعه شروط البيع الشرط ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده الوجود أي وجود الحكم هكذا يعرف الشرط يعني إذا ما كان موجود هذا الشرط فإن البيع الحكم هنا باطل أما إذا وجد فليس بالضرورة أن يكون البيع صحيحا، والشروط تكون في العاقد وتكون في اللفظ، يعني في العقد نفسه، في العاقد وفي العقد نفسه، وفي المبيع يعني الأمر الذي يباع، وفي النفاذ يعني هل ينفذ البيع أم لا. وهناك بيوع نهى الشارع عنها، وهذا النهي لعلة، هذه العلة إما أن تكون واضحة عندنا ظاهرة، وإما ما نعرفها، ما نعرف ليش، ولكن الله حرمها. منها ما نعرف ليش، ومنها ما نعرف. Der erste Kapitel in diesem Zusammenhang ist Kapitel bezüglich Bedingungen oder Voraussetzungen des Handels oder des Kaufes und Verkaufes und was diesbezüglich verboten ist, also was verboten ist beim Kauf und Verkauf. Wenn man von Bedingung oder von Voraussetzung spricht, dann hat man eine Definition dafür. Eine Bedingung, wir sagen, ich erkläre es anhand Beispiel, wir sagen, eine Bedingung für das Gebet ist Al-Wudu oder Al-Tahara. Eine Bedingung oder Voraussetzung für das Gebet ist Al-Tahara. Das heißt, wenn du Wudu hast oder wenn du Tahara hast, dann heißt das nicht unbedingt, dass du gebetet hast. Aber wenn du betest, ohne Wudu gehabt zu haben, dann ist dein Gebet ungültig. Das heißt, bezüglich Kauf und Verkauf. Wenn wir von Bedingung sprechen, wenn diese Bedingung nicht vorhanden ist in einem Kauf und Verkauf, dann ist dieser Vertrag nichtig, ungültig. Wenn das vorhanden ist, das ist nicht unbedingt dann, dass der Vertrag richtig ist, weil es andere Bedingungen geben konnte. Und deshalb war er, oder könnte, Entschuldigung. Deshalb gibt es bestimmte Bedingungen. Und da könnte man die Bedingungen von Vertrag so sehen. Erstmal die Person, die kauft und die verkauft. Hier gibt es Bedingungen für die Person. Zweitens, für das Gekaufte und Verkaufte, also für Gegenstände, also was man kauft und verkauft. Nicht immer Gegenstände, du kannst auch zum Beispiel ein Kamel verkaufen. Das ist kein Gegenstand. Drittens, das ist bezüglich des Vertrages, Form des Vertrages. Und viertens, wer das vollstrecken kann. Wer sozusagen das haben kann und wer besitzt, der Besitz an sich selbst. Und es gibt natürlich allgemein, wie ich schon erzählt habe, allgemein ist jede Form von Kauf und Verkauf in unserer Religion erlaubt, außer bestimmte Arten von Kauf und Verkauf. Allah subhanahu wa ta'ala hat das verboten. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala das verboten? In einigen Arten wissen wir warum. Das heißt, wir kennen den Kunden, klar. Und in einigen wissen wir nur, Allah hat das verboten. Es gibt Weisheit. Aber der Grund, das ist das Verbot, was wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Das Ganze muss man lernen. Das heißt zum Beispiel, wer darf kaufen und verkaufen? Eine Person, wenn die Person nicht zurechnungsfähig ist, darf er nicht kaufen und verkaufen. Wenn er nicht unterscheiden kann, wenn er nicht, das wird Zurechnungsfähigkeit, ist eine Voraussetzung eigentlich. Zweitens die Reife. Die Reife ist auch eine Voraussetzung. Angenommen, ein Kind verkauft das Haus seines Vaters. Das geht nicht. Oder angenommen, das Kind gehört ihm, gehört dem Kind das Haus. Die kann es nicht verkaufen so einfach. Und deshalb, das sind sozusagen ein Betrunkener. Jemand, der betrunken ist. Sein Vertrag bei Kauf und Verkauf ist unzulässig. Das ist nichtig. Und da kommen wir, inshallah, wir kommen in den Unterrichten, wenn wir vorankommen, dann werden wir bestimmte Regeln handeln. Dann sieht man zum Beispiel, manche Gelehrten sprechen auch von Zwang. Die sagen, wenn jemand gezwungen ist, etwas zu verkaufen oder etwas zu kaufen, dann gilt das auch nicht. Und da gibt es verschiedene Arten von Kauf und Verkauf, die sind in unserer Religion mit Sicherheit verboten. Gebe ich euch ein Beispiel nur im Voraus, dass man versteht, was damit gemeint wird. Es gab so eine Art Kauf und Verkauf. Man sagt ihm, wenn ich einen Stein werfe, dann hast du das gekauft. Und er wirft den Stein auf etwas, dann musst du das nehmen. Oder zum Beispiel, man sagt dir, angenommen jetzt, ja, ich sage dir, ich verkaufe dir, was ich in der Tasche habe. Ja, was habe ich in der Tasche? Es kann sein, dass ich etwas Wertvolles habe und es kann sein, ich habe gar nicht. Du sagst ja, ich kaufe. Und dann nehme ich mal, ich habe nicht, dann nehme ich das Geld. Du sagst ja, du hast mir gar nicht verkauft. Ich habe dir gesagt, dass du hast Pech. So was haben wir nicht im Islam. Da muss man wissen, was man kauft, da muss man genau das erklären, was man hier kauft. Jetzt kommen wir zu den Hadithen, natürlich in den Hadithen. Damit auch die Brüder und Schwestern, auch vielleicht im Internet, die neu sind, die am Unterricht das verstehen. Dieses Buch ist so aufgelistet oder aufgebaut. Der Autor gibt erstmal Tipp, worüber er sprechen will. Und dann kommen die Hadithe, kommen die Überlieferungen. Und diese Überlieferungen, die geben dann den Sinn, was er gesagt hat. Das wäre dieses Buch, und das ist schön, wie er das gemacht hat. Der Autor ist Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani war ein Großgelehrter, der Sahih al-Bukhari erklärt hat. Sein Buch heißt Fath al-Bari. Und das ist ein der Mutterwerke sozusagen, der Sunna. Und die beste Erklärung ist von ihm, von Ibn Hajar. Der war ein Hadith-Gelehrter, der sehr gut war. Der hat dieses Buch geschrieben, das heißt Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram. Das bedeutet, dass du dein Ziel erreichst. Al-Maram, das Marma, das wird dein Ziel, was du hast. Und Bulugh al-Maram, das wird Erreichen des Zieles. Dann kam später verschiedene Gelehrten haben das Buch sozusagen erklärt, aber dann kam später ein Gelehrter, der hieß Al-Amir al-San'ani. Und al-San'ani hat das nochmal erklärt, rahimahullah ta'ala, in ein Buch, das heißt Subul al-Salam. Al-Musila ila Bulugh al-Maram. Das bedeutet, Bulugh al-Maram sind nur Hadithe, aufgelistet. Dann kam al-San'ani und er hat das erklärt in Subul al-Salam. Subul al-Salam, Subul bedeutet Wege. Al-Salam, das bedeutet Sicherheit oder Gewissheit. Das ist sozusagen der gesunde, könnte man sagen, gesunde Erklärung. Das bedeutet die Wege der gesunden Erklärungen oder die Wege der Sicherheit in der Erklärung von dem Ziel erreichen, was Ibn Hajar geschrieben hat. Und deshalb, die Hadithe sind für uns aufschlussreich in diesem Zusammenhang, damit man versteht, was damit gemeint wird. Und manchmal merkt man, dass der Autor, rahimahullah ta'ala, manche Hadithe gebracht hat. Man fragt sich, wieso hier? Das gehört manchmal zu einem anderen Thema. Wir sind alle Menschen und nicht alles, was ein Mensch macht, ist immer vollständig oder vollkommen. Manchmal kann man von Vollkommenheit sprechen, in bestimmten, sage ich jetzt, Punkten, aber allgemein nicht. الحديث الرابع والعشرين بعد السبعمائة عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم وهو في صحيح الجامع. عندك كلام أن يعني الصوصية الحرام تقريبا. لا، قال أي الكسب أطيب. أطيب، ما لم يقل أي الكسب أحل، يعني حلال، إنما قال أي الكسب أطيب. الشيخ انا سمعت كنت يعني درست في كاسكو، وكان شيخ يعني من اليمن، وسالوا على السوسيال حرام بحديث، يعني بحث كثير وعمل يعني بحث على معلش، لا يحرم كثير لانه في احاديث تدل على الحل. خير ان شاء الله. هذا تكلمنا عليه في باب الزكاه، لما تكلمنا عن باب الصدقه. يجوز يا أخي للإنسان أن يذهب إلى السلطان وأن يطلب من السلطان، وفي حديث واضح في هذا. في عهد عمر عزيز. لا لا لا، ليس في عهد عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر، لا بأس بذلك. طيب، على كل عن رفاعة بن رافع، رفاعة بن رافع بارك الله فيكم، أبوه هو رافع، وهو أحد النقباء من الأنصار. توفي أول زمن معاوية رضوان الله عليه. انتبه هنا، قال أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده. الرجل هنا ليس المقصود فيه الرجل يعني الرجل، إنما المقصود فيه عمل المرأة أو عمل الرجل. ومثله قال المرأة، يعني حتى لو المرأة عملت بيدها فهذا من أطيب الكسب. وكل بيع مبرور هو ما خلص عن اليمين الفاجرة، يعني الإنسان ما يكذب في البيع. وكما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يتفرقا. فإن بينا، إذا بين صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما. فالإنسان إذا بين بورك له في البيع. فكل بيع مبرور هو الذي ما فيه غش وما فيه يمين كاذبة ولا فاجرة ولا فيه كذب. وأما الكسب الطيب أو أطيب الكسب فهو من عمل الإنسان، وعمل الإنسان ليس فقط في قضية المال وإنما في أمور أخرى، كله يعتبر كسب لهذا الإنسان. طبعا اختلف أهل العلم سبحان الله في قضية ما هو أحل وأبرك الكسب. هنا القصد ما هو أحل وأبرك الكسب. قالوا لا شك أنه عمل اليد، وكذلك البيع ما فيه يعني اللي ما فيه كذب ولا غش. فلذلك قالوا التجارة، قالوا أفضل كسب للمسلم هو التجارة. أما الشافعي يعني قال الأرجح عندي الزراعة، قال لأن فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى. طب التجارة أيضا فيها توكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه سيشتري ما يعرف يبيع ولا ما يبيع. على كل، الإمام النووي قال والصواب أن أطيب المكاسب ما كان بعمل اليد، وإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب. لما يشمل عليه من كونه عمل اليد ولما كان فيه من النفع العام للآدمي وللدواب وللطير. يعني أي شيء فيه كسب وفيه نفع عام فهو من أطيب المكاسب. وكما بارك الله فيكم روى البخاري من حديث المقدام: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. إنسان يعمل وبهذا العمل يشتري، وهو فيه الحث على العمل، الحث على العمل، أن لا يكون الإنسان عالة على غيره ويطلب من الناس. أي بارك الله فيكم، البيع المبرور، يعني البيع الذي ما فيه غش ولا يمين فاجرة ولا فيه خداع ولا كذب، هذا من أبر المكاسب التي يكسبها الإنسان. هذا المعنى. إذن أولا المؤلف رحمه الله تعالى يعني يقودنا هنا إلى أول الأمور، أن الإنسان إذا باع فيجب عليه أن يصدق في البيع، لا يجوز له أن يكذب ولا يجوز له أن يغش، وإذا فعل ذلك فإنه مأجور وبيعه مبرور وكسبه طيب. أما إذا ما فعل هذا فبيعه ليس مبرورا وكسبه ليس طيبا، نسأل الله السلامة. خلينا لبعدين، خلي الأسئلة لآخر شيء. يعني مهم مشان ترجم أنا. طيب بارك الله فيكم. حديث زيبن هندت في يونزونسك، رفاعة ابن رافع أتسيلته dat de profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم gevraagd woorde أيول كسب طيب. الكسب bedeutet was is van gewin am besten، oder könnte man sagen von erlaubten. Der Prophet sagte, dass man selber mit seiner Hand das gewinnt. Und jeder Kauf, was Tugend ist. Das heißt, wir arbeiten, das wird welcher Ertrag ist am Gesegneten, das ist was gesegnet ist von Erträgen, die du im Leben hast. Das heißt, du kannst handeln, du kannst arbeiten, du kannst etwas tun. Der Prophet sagte, dass du mit deinen Händen, dass du selber das machst. Deshalb hat der Bruder gesagt, das heißt nicht, dass man vom Amt lebt, sondern dass man was macht. Er hat zum Teil natürlich. وكل بيع مبرور، und jeder Kauf und Verkauf oder jeder Handel, was sozusagen ehrlich war, was Tugend war. Das Hadith ist bei Al-Bazzar und bei Al-Hakim, und das ist Sahih, und das ist auch in Sahih Al-Jami'. Rifa'a ibn Rafi' ist ein Sahabi aus Medina. Und sein Vater war einer von den Führern, die 12 Führern von Al-Madina, die den Vertrag mit dem Propheten Muhammad s.a.w. abgeschlossen waren, als sie den Islam angenommen haben. Er hat das erzählt. Das heißt, wenn jemand gesegneten Ertrag oder gesegneten Unterhalt hat, dann sollte man selber mit Händen, was bedeutet mit Händen hier? Das wird nicht unbedingt, dass du mit Händen arbeitest. Du kannst auch manchmal mit etwas planen, mit deinem Kopf, oder du kannst was anderes machen. Das heißt aber hauptsächlich, dass du dich dafür einsetzt. Das heißt, was du selber gemacht hast. Nicht, dass man zum Beispiel Leute ausnutzt, weil das nicht gut ist. Und das heißt auch für die Frau, hier bedeutet Mann. Das heißt nicht jetzt ein Mann, sondern jeder, der etwas arbeitet, was halal ist, was erlaubt ist, und da guckt man, lohnt auf ihr und da finanziert man sein eigenes Leben damit, da ist das inshallah gesegnet, solange man in den Bereichen des Halal ist. Und deshalb der Prophet Dawud alayhi salam, er hat immer was er gearbeitet hat, gegessen. Er hat gearbeitet und dann hat er dafür benutzt, dass er selber isst. Und das Beste auch, was du von Essen isst, ist, was du dafür gearbeitet hast. So ist das in unserer Religion. Und dann sagte, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. Das wird ein tugender Handel oder ehrlicher Kauf und Verkauf. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du etwas kaufst oder verkaufst, wenn du die Wahrheit sagst und wenn du ehrlich bist und wenn du das richtig erklärst und du lügst dabei nicht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala deinen Handel segnen. Aber wenn du lügst oder betrügst oder etwas versteckst, dann wird dein Handel nicht gesegnet. Das heißt, für uns jetzt ausschlussreich ist aus diesem Hadith, wenn jemand etwas kauft oder verkauft, sollte man ehrlich sein und sollte man die Wahrheit sagen. Weil wenn man das nicht macht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diesen Kauf und Verkauf nicht segnen. Und wenn das nicht gesegnet ist, dann hat man eigentlich verloren. Wenn man auch Millionen bekommen hat, aber im Endeffekt hat man verloren. Was ist dann die beste Arbeit eigentlich, was ein Moslem machen kann? Laut dieser Überlieferung. Man sagte, das ist Handel. Andere sagen, das ist, dass man mit sozusagen Handarbeit oder Körperarbeit hat. Und die dritte Ansicht ist von anderen Gelehrten, das ist Landwirtschaft. Weil die sagen, bei Landwirtschaft, du vertraust auf Allah subhanahu wa ta'ala. Du vertraust auf Allah, weil du wartest ja, was Allah dir gibt. Aber bei Handel auch ist das sehr gleiche. Und wenn du auch Körperarbeit hast, dann ist es das gleiche. Eigentlich, was gesegnet ist, was du selber machst, und du bist dabei ehrlich, und du machst dabei kein Haram. Das ist das Beste für jede Person von uns. وعن جابر ابن عبد الله. Das heißt für uns jetzt ist das Erste. Bei Einkauf und Verkauf muss man die Wahrheit sagen, muss man ehrlich sein, da darf man nicht verstecken und da darf man nicht betrügen und da darf man nicht sozusagen bei Allah schwören und dann dabei lügen. Weil dann dein Bittgebet wird nicht angenommen. وعن جابر ابن عبد الله الحديث الخامس والعشرين بعد السبعمائة. وعن جابر ابن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتطلى بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه متفق عليه الحديث عند البخاري ومسلم هذا الحديث في فتح مكة وكان ذلك في رمضان سنة 8 من الهجرة وهنا قال إن الله ورسوله حرم ما قال حرما لأنه ما حرم الرسول النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم من نفسه إنما هو وحي يوحى فذلك قال إن الله ورسوله حرم ما قال حرمه. اثنين، ثم في روايات أخرى إن الله حرم، وفي رواية إن الله ورسوله حرم. على كل نفس الجمع هنا نفس الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيء هو كما حرمه الله سبحانه وتعالى، وإذا حرم الله شيء حرمه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. فقال بيع الخمر، انتبه يا أخ بارك الله فيك، بيع الخمر الله حرم، النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر. شرب الخمر أصلا نعرفه أنه حرام، والاتجار بالخمر هذا هو حرام. فيا ليت شعري، نسأل الله السلامة والعافية. الخمر والميتة، الميتة الذي لم يذكى زكاة شرعية. شو معنى الزكاة الشرعية؟ أنه يذبح الحيوان الذي يجوز لنا أن نأكله، يذبح في منطقة الرقبة بحيث أن يقطع الودج، الودج والحلقوم وقصبة الهواء والودج، والودج الآخر، هذا هو الزكاة الشرعية، ويسمى بسم الله، وبعض الروايات الله أكبر. الهايت سونغ تسرق بتي تسرق مخي دس فيك فون هي. لا لا لا انتبه، قوم اعمله بالله سبحانه. نيش دس فيلت او في يمن، ايوه دخلوا، لا من تحت، من تحت اول شيء، من تحت ارفعوا كلام من دي. ايوه مو من هون، من تحت كمان في يدخل المكان، وعلى الطرف الثاني في له مكان يدخل فيه. فهمت وين؟ طيب امسكوا لا ينكسر. خير، شو اللي هو نعود. إذن الميتة هو ما لم يذكى زكاة شرعية، إما ما يسمى عليه من غير مسلم أو نصرانيا أو يهودي. يعني مثلا لو نصراني أو يهودي ذبح وما سمى، ما قال بسم الله، لا بأس تأكل، تقول أنت بسم الله وتأكل. أما لو أتى ملحد أو بلا دين وذبح وحتى لو سمى ما يجوز لك تأكل. هذا الفرق. وكل ما لم يذكى زكاة شرعية هو ميتة، فلا يجوز بيعها. والخنزير، ما يجوز بيع الخنزير. والأصنام هو الوثن والمصور، سواء كان حجرا أو شجرا أو صورة إلى غير ذلك. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن. في الحديث دليل على تحريم بيع ما ذكر، ما ذكر. بعض أهل العلم قالوا العلة النجاسة، قالوا أن الخمر نجس، الميتة، الخنزير والصنم كلها نجسة، فذلك العلة فيها النجاسة. يا أخو بارك الله فيكم، ما نستطيع نقول العلة هي النجاسة، لأنه لو قلنا العلة النجاسة فبذلك يصبح كل شيء نجس ما يباع، وهذا ما يستقيم، ما يستقيم. لذلك بارك الله فيكم العلة هي التحريم، العلة هي التحريم، لأن الله حرمها علينا، لأن الله حرم عليهم، والحكمة كثيرة في ذلك. أما بالنسبة للشحوم، أما بالنسبة للشحوم، شحوم الميتة، فهل المقصود يحرم الانتفاع بها والمقصود يحرم بيعها. اختلف أهل العلم، منهم قال يحرم بيعها ومنهم من قال يحرم الانتفاع بها. أما جلد الميتة، جلد الميتة إذا دبغ فيجوز، والحديث مشهور حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة يجرها الناس، فقال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا هي ميتة، قال ادبغوه يعني فيدبغ. أما بالنسبة للشحم فإذا كان من باب الانتفاع لشيء إذا خلص ابني خلص لا تعمله. إذا كان الانتفاع من باب أنه ما يدفع ثمن يقول أهل العلم لا بأس، أما إذا كان يبيعها فيقول لا، فيقولون أغلب أهل العلم أنه لا يجوز ذلك. وفي الحديث دليل على أنه، انتبهوا، إذا حرم بيع شيء حرم ثمنه، والحديث واضح في ذلك، إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وأكل ثمنه. وكذلك أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة، لأنه ماذا احتال؟ احتال اليهود. كيف احتالوا؟ الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الشحوم، فماذا فعلوا بالشحوم؟ جملوها. ما معنى جملوها؟ أذابوها وباعوها على أساس زيت وأكلوا ثمنها، معناه هي حرام عليهم. فكل حيلة تقود إلى تحليل محرم فهي كذلك باطلة ولا تجوز. فنسأل الله السلام. إذن البيع يكون في أمر حلال، لا يجوز أن يباع أمرا حراما، لا يجوز أن يبيع المسلم أمرا حراما أو شيئا حراما، ما يجوز له أن يبيع. بارك الله فيكم. حديث زيبن هندت فون زنس، متى الأذان؟ سبعة وخمسين. جابر بن عبد الله erzählte, dass er den Propheten Muhammad gehört hat am Tag von der Befreiung von Mekka. In Mekka, Allah, der Prophet sagte, Allah und sein Prophet haben oder hat, Entschuldigung, Allah und sein Prophet hat das Verkaufen von berauschenden verendeten Schwein und Götzen verboten. Allah und sein Prophet hat das Verkaufen von Berauschenden, das wird unter anderem Alkohol und so weiter, Meita, das wird was verendet ist von Tieren, Trinsir, Schwein, Aslam, die sind die Götzen. Dann hat man den Propheten gefragt, O Gesandter Allahs, was ist mit dem Fett von den Verendeten? Weil man das benutzt für Schiffe und man benutzt das auch für Haut, für Häute. Und die Leute, die benutzen das selber am frühen Morgen. Der Prophet sagte, nein, das ist auch verboten. Dann sagte er, Allah hat die Juden verdammt, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihnen verboten hat, Fett von Tieren zu verkaufen. Was haben sie gemacht? Sie haben das schmelzen lassen. Und sie haben das verkauft und sie haben natürlich den Ertrag dafür benutzt. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum, dieses Hadith ist klar natürlich bezüglich diesen Sachen hier. Alkohol zu verkaufen oder Berauschendes zu verkaufen ist mit Sicherheit verboten, weil sowieso Trinken ist verboten, Tragen ist verboten und natürlich auch Verkaufen und Kaufen von Alkohol ist verboten. Oder von Berauschenden überhaupt. Berauschenden heißt nicht nur Alkohol, sondern es gibt auch andere, zum Beispiel Drogen und so. Al-Maita ist jedes Tier, was eigentlich nicht nach der islamischen Regeln geschächtet worden ist. Wenn das auch geschächtet ist. Aber wenn das nicht nach den islamischen Regeln sind. Oder wenn ein Tier verendet. Oder drittens, wenn beim Schlachten, du kannst sitzen, braucht man nicht. Wenn das Tier sozusagen geschächtet wird und derjenige, der das schächtet oder schlachtet, kein Muslim, kein Jude, kein Christ ist. Wenn nämlich diese drei schlachten, auch wenn sie vergessen, Bismillah zu sagen, da kann man selber Bismillah sagen und essen von dem Fleisch, wenn sie das geschlachtet haben. Aber wenn sie das nicht geschlachtet haben, dann darf man sowieso nicht essen. Und wenn jemand, der nicht Moslem, nicht Christ, nicht Jude ist, geschlachtet hat, dann darf man überhaupt nicht essen, weil Allah subhanahu wa ta'ala das verboten hat. Dann kommen wir zu dritten, das ist Al-Khinzir, das ist Schwein. Man darf das Schwein nicht kaufen und verkaufen in unserer Religion. Und Al-Aslam, die sind Götzen. Statuen, Götzen und sowas darfst du überhaupt nicht. Sei es Bild, sei es Statue und sei es Stein, Baum, egal von welchem Stoff, darf man nicht. Man hat gefragt, oh Prophet, was ist mit dem Fett von verendeten Tieren? Die Leute haben das benutzt, das Fett früher, die haben das benutzt für die Schiffe. Weil dieses Fett, wenn sie das um das Schiff oder schmieren, dann ist das sozusagen, das ist gut für das Schiff und das auch, das verhindert, dass das Wasser reinläuft ins Schiff. Der Prophet sagte, nein, das ist Haram. Was ist Haram? Das zu verkaufen und kaufen oder das zu benutzen. Eigentlich benutzen dürfte man in bestimmten Themen, ja, weil es auch Hadithe dafür gibt. Zum Beispiel Haut von einem verendeten Tier darfst du benutzen, wenn das gegerbt wird. Und das haben wir schon erklärt beim Gerben von Häuten von Tieren, als wir über dieses Kapitel gesprochen haben. Aber kaufen und verkaufen, das ist nicht. Das darf man nicht. Zum Beispiel, du darfst nicht Schweinfett verkaufen oder kaufen. Aber wenn du das hast und du brauchst das für ein Schiff, dann kannst du das benutzen. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Schaf siehst und dieses Schaf ist verendet und du kannst Haut davon benutzen, dann muss das gegerbt werden und du kannst. Es gibt dafür einen klaren Beweis. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Leute gesehen, sie haben einen verendeten Schaf, war das Ziege, die haben das gezogen. Der hat gesagt, aber ihr könnt etwas benutzen davon. Dann haben sie gesagt, ja, aber das ist verendet. Der hat gesagt, ja, ihr könnt aber die Haut benutzen und gerben. Deshalb ist es kein Problem zu benutzen, aber nicht, dass man kauft und verkauft. Und dann erzählte der Prophet sallallahu alaihi wasallam von den Juden. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen verboten, Fett von Tieren zu essen. Was haben sie gemacht? Sie haben dieses Fett und zu verkaufen. Die haben dieses Fett, die haben das zu Öl gemacht. Und dann haben sie das verkauft. Das heißt, sie haben getrickst. Deshalb in unserer Religion, jede Trickserei, die dazu die dazu führt, etwas, was verboten ist, zu erlauben, ist auch verboten. Du willst etwas tricksen in der Religion, dann ist es verboten an sich selbst. Und dazu noch, in unserer Religion ist die Sache so, wenn etwas verboten ist, dann darfst du das auch nicht verkaufen und du darfst das auch nicht benutzen für dich. Das wird den Ertrag, das Geld dafür darfst du nicht mehr benutzen. Und komischerweise ist heute ja, leite Sha'ri, sagt man, komischerweise, subhanallah, sehen wir heute oder hören wir heute Leute, die sagen dir, du kannst Schwein und du kannst Verendetes und du kannst auch Alkohol verkaufen, weil du in Deutschland bist. Subhanallah. Subhanallah. Und das Hadith ist klar, ja? Ich meine, klarer gibt es nicht. Das ist verboten, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, und diese Statuen, ja? Diese Engel, was die Leute machen, und diese, das darf man überhaupt nicht. Das ist alles verboten. Ja, jetzt kannst du fragen. Wir sind so zu Ende. Und das nächste Mal fahren wir bei Hadith 726. Es kann sein, dass ich morgen Abend nicht da bin. Wenn ich nicht da bin, dann machen wir morgen kein Koran. Dann machen wir Unterricht am Donnerstag weiter. Aber inshallah, man kommt und dann sehen wir. Bitte. Sowieso Bilder von Tieren und von Menschen zu hängen ist nicht erlaubt und man darf sowas auch nicht kaufen und verkaufen, weil das wie Statuen sind. Na. Es wird ja gesagt, dass man in dem ganzen Haus jetzt keine Bilder haben dürfte. Ja. Was ist aber, wenn man jetzt Wohnungen hat und jetzt meine Nachbarn unten haben? Das ist was anderes. Du darfst in einem Raum keine Bilder haben. Das ist nicht unser Thema jetzt. Reden über Kauf und Verkauf. Tfaddal akhi, ent kan indak su'al. Al-Maksab, ja. Alayhi wasallam. Afhamtak al-rubh. Ya akhi, la yujad shay' fi al-shara' yuhaddid al-rubh. La yujad. هناك من أهل العلم من حدد الربح بالثلث قال مو أكثر من الثلث وهناك من حدده بالربع ولكن لا يوجد حديث صريح واضح على تحديد الربح في بيع أو شراء يعني تبقى تجارة شطارة مو لا شطارة انتبه شطارة يعني لا شطارة يعني أنه سرقة إنما تبقى التجارة مسألة طبعا لا شك أنه الإنسان المؤمن المسلم عنده ضوابط يعني ما يربح ربح فاحش وإنما ما في شيء يحدد ذلك طبعا gibt es in Handel dass man sagt diese bestimmte Prozent darfst du gewinnen es gibt sowas bei uns nicht du darfst gewinnen wie du willst aber das heißt nicht dass du übertreibst zum Beispiel du kaufst etwas für 1 Euro und du verkaufst das für 5000 so nicht aber du kannst verkaufen, wie du willst. Na. Ja, das ist doch ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen بيشتغل يعني كروم مثلا عينت مثلا تعرف ان اخرتها راح تتخمر اذا كان هذا يعلم انه سيساعد على انه هذه ستذهب للخمر تحديدا مثلا المكان الذي يعمل فيه هو اصلا ملك لتبع الخمر فلا يعمل بهذا اما اذا كان حقل عادي فيه عنب فلا بأس بذلك فهمت؟ يعني لأنه انطلاقا من هذا المبدأ كل شيء سيحرم هنا ما فيك تبيع خبز ما فيك تبيع زيت ما فيك تبيع كاتشب ما فيك تبيع كذا ما عاد فيك تبيع شيء ما تستطيع هكذا فذلك يجب أن تميز بين المساعدة المباشرة في الأمر والأمر الطبيعي يعني أنت مثلا يدخل عندك أنت بائع ويدخل عندك إنسان يقول لك بيعني كرسي انت ما تعلم انه هذا الكرسي سيستخدم في امور حرام أما إذا كنت أصلا يعني أنت تساعده بها فهذا يختلف والله أعلم. بس تلوس نعم Alles, was mit Alkohol ist, meidest du. Aber habt ihr gehört, dass wenn man das nicht trennen kann, die meisten, dann frisst du nicht, isst du nicht. Darf man das essen? Nein! Sage dir nein! Okay, nee, du darfst das nicht essen. Es gibt tausende Arten von Schokoladen, die sind ohne Alkohol. Na. Na, schon. عمل اليد كويس ايه اذا هلا انت بتعمل في مايكل بلان شو بتعمله بتخلي حدا ثاني يعمله هذا بعدها بعمله اي نعم عمل اليد ابني معناه انه الواحد هو نفسه يعمل شيء ما يستنى الاخرين ويكون فاول نعم نعم نيشو بدينك صندن Wir haben gesagt, du bekommst etwas für etwas. Du bekommst zum Beispiel, angenommen, ich gebe dir eine Uhr und du gibst mir was anderes. Das ist auch Bay, aber das ist Tausch. Aber wenn wir von Handel sprechen, dann gibt es dies hier, dass man sagt, okay, ich gebe dir zum Beispiel diesen Becher und du gibst mir 1 Euro dafür. Das ist mit Preis. Deshalb immer, da spricht man von Tausch, da spricht man von Spende, da spricht man von Erlass und da spricht man auch von Beja, das wird von Kauf. Und Kauf ist immer mit Preis verbunden. Aber das ist alles unter der gleichen Kategorie. Das ist Handel-Kategorie. Wallahu ta'ala ala wa alam. طيب, inshallah nutabi' fi idhan barakallahu fikum liyum takallamna an حديث أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وحديث جابر رضي الله عليه إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام هذا مهم والحديث الآخر لا تنسوه إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وأكل ثمنه ودعم في ثلاث حديثة دوش كنومن Einmal, Barakallahu fikum, bezüglich jeder Kauf und Verkauf, wenn man die Wahrheit und wenn man ehrlich war, wenn man die Wahrheit gesagt hat und wenn man ehrlich war, dann ist das sozusagen gesegnet von Allah subhanahu wa ta'ala und dass Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, dass man Berauschendes, unter anderem Alkohol, dass man das verkauft und kauft, dass man verendete Tiere kauft und verkauft, Chinsir, das wird Schwein und Asnam, das wird Götzen. May Allah subhanahu wa ta'ala from me, from all the Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam kathira. Subhanahu wa ta'ala bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ya. Für die Brüder und Schwestern im Internet. أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر.